Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Ekrem Özyurlu. Ich bin auf dieser Station als Assistent tätig. Heute würde ich gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Alles in Ordnung für Sie? Ja, natürlich, Herr Doktor. Okay. Ihre Stimme kommt ein bisschen leise. Könnten Sie bitte einmal kontrollieren? Ja, sehr, sehr leise. Jetzt. Nochmal bitte. Ohne Kopfhörer versuche ich. Okay, jetzt. Wie ist es? Ja, geht es besser. Besser. Okay. Ja, Herr Doktor, ich heiße Florian Wilms. Florian? Wilms. Florian Wilms. Herr Wilms, könnten Sie bitte Ihre Vornamen und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? Ja, Florian ist F-L-O-R-I-I-D-A Ja. und A am Ende N. Okay, und? Und Wilms, wie I-Doppel-L-M Ja. und am Ende S wie Samuel. Am Ende ist. Vielen Dank, Herr Wims. Herr Wims, wie alt sind Sie? Ja, ich bin 42 Jahre alt. 42 Jahre alt. Okay. Wann sind Sie geboren? Ja, am 2. 1982. Könnten Sie bitte noch mal wiederholen? Ja. 2. April. Entschuldigung, ja, Februar Ja. 1982. So ein okay. Wie groß sind Sie, Herr Wins? Ich bin 1,87 Meter groß. 1,87 Meter. Ja. Wie viel wiegen Sie? Ich wiege 94,5 Kilo. 14,5. Ja, genau. Okay. Könnten Sie bitte noch mal Ihren Kopfhörer auftragen? Okay. Jetzt Ja. können Sie mich gut hören? Ja, jetzt besser. Okay, ja. Okay, vielen Dank, Herr Wims. Was wissen Sie uns, Herr Wims? Ja, Herr Doktor, seit ungefähr 2 Stunden habe ich plötzlich so einen dumpfen und drückenden Schmerz hier hinter dem Brustbein. Hinter dem Ja. Brustbein 2 Stunden. Ja. Dumpf und Ja, kann ich auch drückend sagen. Dirkun. Ja. Ach so. Der ist einfach auf einmal gekommen und hat mich ehrlich gesagt ziemlich beunruhigt. Ja, ich verstehe. Nur in einem bestimmten Bereich oder gesamter Brustkorb. Ja, hinter den Brustkorb, Frau Doktor, Herr Doktor. Okay. Brustbein, Entschuldigung, hinter dem Ha, Brustbein. hinter dem Brustbein, ja. Brustbein notiert. Er in der Mitte der Brust. Also direkt hinter dem Brustbein, ja. Okay, hinter dem Brustbein und in der Mitte. Herr Wim, strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Zum Ja. Beispiel in den Rücken oder Unterbauch. Linken Arm, Herr Doktor. Linken Arm. Ja. Herr Wims, diese Beschwerden sind ganz neu, oder? Vorher haben Sie ähnliche Beschwerden? Letzten habe ich habe ähnliche hatte ähnliche Beschwerden letzten Jahr zwei bis dreimal, ja, im Sommer. Aber Ja. das war nur bei Belastung. Wenn ich bewege oder wenn ich mich belaste, hatte ich diese Beschwerden. Früher, aber jetzt in Ruhe sind sie aufgetreten. Jetzt in Ruhe Ja. aufgetreten, ja. Haben Sie Luftnot oder enge Gefühl? Jetzt. Was meinen Sie? Enge Gefühl. Ja, ich habe auch enge Gefühl. Oh, okay, Herr Ja. Wims, da besteht ein Notfallverdacht. Jetzt muss ich das auch nochmal geschäftlich unterbrechen. Und dann, ich werde Sie körperlich untersuchen, dann ein paar Laboruntersuchungen durchführen, sofort eine Elektrokardiogramm verschreiben. Dann, wenn alles gut läuft, ist, könnten wir weiter unsere Aufnahmegespräch weiterführen. Okay, Doktor, ich warte auf Sie sind damit nächste Mal. verstanden? Ja, natürlich. Ja, okay. Herr Wims, können wir weiterführen? Ja, bitte, Herr Doktor. Herr Wims, Sie haben schon gesagt, der Schmerzcharakter ist dumpf, drückend. Haben Sie noch enge Gefühl? Und wie stark sind die Schmerzen? Wie beschreiben Sie auf einer Schmerzskala, wobei nur kein Schmerzen, 10 sehr, sehr starke Schmerzen entspricht? Ja, Wie würden Sie? währenddessen waren sie eine 6 von Sechs. 10. Aber jetzt besser. Ja, ist besser. 4 von Ja, 10. ja, ja. Aber es dauert noch. Wenn Sie die Kleinstelle. Okay. Leiden Sie manchmal Rasen, Herzklopfen? Ja, Herr Doktor, ich habe auch Herzklopfen. Herzklopfen, okay. Herr Und Wims, gibt es einen bestimmten Auslöser für die Beschwerden? ich habe nicht bemerkt, wie gesagt, war ich in zu Hause und nur setze ich, nur habe ich mich gesessen. Okay. Gibt es etwas, die Beschwerden verstärkt? Haben Sie schon gesagt, Bewegung oder lindert, zum Beispiel in Ruhe oder? Das habe ich nicht bemerkt, Herr Doktor. Nein, bemerkt. Aber Und momentan haben Sie noch in Ruhe ähnliche Beschwerden. ja, heute Morgen sind sie so aufgetreten, in Ruhe aufgetreten. Okay. Okay. Herr Wims, haben Sie Fieber? Nein, Herr Doktor. Aber mir ist übel. Ja, ist Ihnen übel. Auch ist Ihnen Schwindel? Nein, Schwindel habe ich nicht. Nein. Haben Sie noch Erbrochen? Nein, nur Nein. Übelkeit habe ich. Okay. Und waren Sie schon wegen dieser Schmerzen beim Hausarzt gewesen vorher? Doktor. Letztes Sound. Es ist zum ersten Mal. Aber ich fühle mich auch müde, Herr Doktor. Und ich schwitze viel. Und ich habe Ja. viel geschwitzt. Haben Sie Ja, Schwester Und und meine Tochter sagte mir, dass ich blass war. ja, okay. Doktor sagte, blass war. Blass. Okay. Haben Sie Kratzschweiß, Ja, Nachtschweiß? genau, ja. Ich schwitze, so Okay. halt ich. Ich Haben habe Sie auch noch? Kaltschweißigkeit. Ja, Sie haben schon gesagt, Sie haben Herzklopfen, Herzrasen. Haben Sie noch Probleme beim Wasserlassen? Jetzt oder? Nein, das habe ich kein. Generell, Nein, nein, nein. nein, nein, nein, haben Sie noch Probleme beim Stuhlgang oder sowas? Okay. Und wie ist Ihr Appetit und Durst in der letzten Zeit? Ich habe derzeit keinen Hunger mehr, Herr Doktor. Nein, kein Appetit Derzeit. mehr. Haben Sie einmal Bewusstseinsverlust Ich gehabt? habe, ja, Herr Doktor, ich habe in den letzten 3 Jahren 3 Kilo zugenommen. Nicht Gewichtsverlust, aber ich habe zugenommen. Ja, so genau, in der letzten Zeit. Ich meinte ganz andere, aber danke für die Information, das ist sehr wichtig auch. Haben Sie noch Bewusstseinsverlust? Nein. Bis jetzt? Okay, Gott. kein. Aber wie viele Zeit haben Sie 3 Kilo zugenommen? Innerhalb? Innerhalb von 3 Jahren kann ich so sagen, In ja. 3 Jahren 3 Kilo. Drei Kilo. Ja. Früher war ich immer stabil. Mein Gewicht war früher immer stabil, aber ja, wie Haben Sie gesagt. noch bis jetzt seine geschwollenen Beine bemerkt oder? Habe ich nicht bemerkt. Okay. Seine geschwollenen Beine. Und Herr Wims, haben Sie Schlafstörung? Schlafen Sie gut? Zum Beispiel, wenn Sie flach liegen, haben Sie noch Atemnot oder Herzrasen oder irgendwelche Probleme haben? Doktor, tatsächlich schlafe ich so seit nachts nicht gut, weil ich Angst Ja. habe zu sterben. Egal, flach liegen oder nicht. Aber zur Wenn Zeit ich schlafe ich nicht gut. richtig verstanden habe, Sie haben eine Todangst, oder? Was meinen Sie? Ich habe Angst zu Seit wann sterben. haben Sie diese Beschwerde? Meinen Sie, Ja, Todesangst? ich meine Todsangst, ja. Seit gestern oder vorher? Nein, nein, nicht gestern. Seit einem Jahr habe ich so Gefühle, habe ich, ja. Leiden Sie unter Arbeitsbelastung oder gibt es eine bestimmte Depressionsdiagnose oder eine psychologische bekannte Probleme? Herr Doktor, ich habe nicht psychologische Probleme. Ja, Und Arbeitsbelastung. Gibt es bei Ihnen? Herr Doktor, Ja, okay. das habe ich nicht bemerkt. In Ja. der, ja, manchmal stresse ich meinen Beruf. Ich bin Speditionskaufmann. Okay. Und Wissen Sie, was das ist? zum Beispiel, ja, ich meinte einfach Arbeitsbelastung. Zum Beispiel Ja. habe ich sehr viel Stress bei der Arbeit. Nicht viel Ja. Stress, manchmal Stress Oh, okay. habe ich. Okay, vielen Dank. Okay. Herr Wims, haben Sie oder leiden Sie an irgendwelche chronische Erkrankung, zum Beispiel arterielle Hypertonie, Bluthochdruck oder sowas? Herr Doktor, ich habe keinen Hausarzt und deswegen ich weiß nicht meine aktuelle Gesundheitszustand. Ich kann nicht gut beurteilen vielleicht, aber ich habe chronischen Husten. Ich verstehe, Sie haben chronische Husten und seit wann haben Sie keine Hausarzt? Wann war das letzte Mal bei Ihrem Hausarzt für die Kontrolle? Vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren. fünf Jahren. Ja, okay, aber das ist sehr wichtig für Mindestens in einem Jahr einmal zum Hausarzt besuchen. Sehr wichtig für Ihre Gesundheit. Und Sie haben schon gesagt, eine chronische Husten haben Sie. Und seit wann? Seit langem, vielleicht seit 10 Jahren Das ist leide ich normal. daran, ja. Wie Und bitte? rauchen Sie, Herr Wims? Ja, Herr Doktor, ich rauche vielleicht 20 Zigaretten täglich. 20 Zigaretten täglich. Seit wann? Aber früher war es ein bisschen weniger als jetzige. Seitdem ich 18 Jahre alt war, rauche ich. Okay, ja, sollen Sie Ja, einen versuchen. ich habe mehrmals versucht, aber das hat nicht geklappt. Ja, ich kann ganz gut nachvollziehen, aber können wir für Sie eine professionelle Unterstützung anbieten, wenn Sie möchten. Ja. Eventuell kann sein, ja, aber nicht jetzt, vielleicht später Okay, versuche ich. ja, zurück zu Ihnen. Gibt es eine bestimmte Diagnose für Ihr Husten, Ihren Husten? Ja, damals Eben. hat der Arzt gesagt, aufgrund des Rauchen. Rauchens habe ich diese oder hatte ich diese Krankheit oder diese Beschwerde. Gibt es einen Auswurf oder trocken oder mit dem Auswurf? Ja, Auswurf habe ich besonders morgens, früh morgens. Morgens Auswurf. Wie sah es aus? Manchmal gelblich, Ja, aber ja. gelb. Und Gibt es noch? ich hatte auch als ich 25 Jahr war, hatte ich vergrößerte Lymphknoten, Herr Doktor. Lymphknoten, Wegen wo Viren, wegen Virus. wo war das? Vergrößerte Lymphknoten Hals. im Hals. Ja. Lymphknoten im Hals wegen einem Virus. Welche Infektionen Ich muss hatten ein Sie? bisschen überlegen. Der Arzt hat gesagt, was für ein Virus habe ich? Ja, Cytomegalovirus hat der Arzt so gesagt, ja. Sie kennen das. Okay. Ja, Super. jetzt konnte ich daran erinnert. Ja, danke für die Information, Herr Wim, sehr, sehr, sehr wichtige Information für uns. Und gibt es noch irgendwelche weitere Erkrankungen? Reicht das nicht, oder? Ja. Ja, natürlich. Entschuldigen Sie. Und würden Sie schon mal operiert, Herr Wendt? Ja, Herr Doktor, wegen des Autounfalls hatte ich Frakturen am Unterschenkel und Unterschenkel. deswegen wurde ich operiert. Na, mit Platten oder ohne Platten? Ohne Platten. Ohne Platten und Ja. wann? Wie bitte? Wann Ja, haben Sie operiert? als ich 20 war. 20, ja. Okay, 20. Lebensjahr. Wegen einem Autounfall. Ja, Ja, Auto, okay. genau. Ich habe das notiert. Und das war Komplikation, oder? Ja, alles Nach in dem OP Ordnung, haben genau, Sie kein ja. Problem erlebt. Okay, super. Und Herr Wilms, haben Sie gegen etwas Allergien? Habe ich keine Allergie. Keine Allergie. Okay. Und gibt es noch irgendwelche Unverträglichkeiten, Nein, nein, Herr zum Doktor. Beispiel gegen Lebensmittel oder Gluten oder Nein, ja, nein. kein. Okay, super. Herr Wims, nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Wenn ja, Ich was nehme nehmen Sie? nur schleimlösendes Medikament, ein schleimlösendes Medikament. Kennen Sie den Namen? Es gibt drei Buchstaben, vielleicht ACC kann sein, ja. Ja. CC. S oder CC? CC, ja. CC. Ich kann mich nicht mehr an die Dosis erinnern, Ja, die auf der Packung stand. das ja. Aber ich nehme nur eine Tablette täglich. Täglich, regelmäßig. Ja, morgens nehme ich immer. Morgen, wegen Husten, oder? Ja, wegen meiner diese Aus Auswurf. Ich würde gerne wissen, ist das eine ärztliche Stimmt. Rat oder nehmen Sie nur. Ja, damals hat mein Hausarzt verschrieben. Das Hat Ihnen verschrieben, verschrieben? ja. Ja, okay, vielen Dank. Okay, ich habe das notiert. Gibt es andere Medikamente? Nein, nur Okay. dieses Medikament nehme ich. Okay. Herr Wimse, Sie rauchen seit dem 18. Lebensjahr Ja, in der letzten Zeit leider. eine Schachtel Zigaretten pro Tag und vorher war das bisschen Aber weniger. Ja, durchschnittlich durchschnittlich. 20 Zigarette täglich, ein Schachtel. Ja, ich empfehle Ihnen, um einmal mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist sehr, sehr gut für Ihre Doktor, ich Gesundheit. weiß, Ja. deswegen habe ich viel mehrmals versucht, damit aufzuhören. Ich habe gesagt, aber das ist nicht so einfach, damit aufzuhören. Rauchen Sie auch? Rauchen Sie? Ja. Sie rauchen. Warum? Ja, wieso konnten Sie es schaffen? Die gleiche Problem habe ich auch. Ja, bitte. Haben Sie noch Ich eine? möchte nicht darüber sprechen mehr. Okay. Herr Wims, ich verstehe Sie sehr gut und Sie haben recht. Und trinken Sie Alkohol, Herr Wims? Ja, Doktor, ich trinke am Wochenende nur. Vielleicht, ja, ein oder zwei Gläser, Flaschen Alkohol, Bier. ja, zwei Gläser, Oder ja. nicht Gläser, Flaschen Bier oder zwei bis drei Gläser Wein. Oder Wein. Am Wochenende, okay. Ja, aber nicht gleichzeitig. Ja, nicht gleichzeitig, Ja, okay. ich achte darauf. Okay, super, ich habe das notiert. Und Herr Wilms, bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich, bitte nicht. Haben Sie noch einmal Drogen ausprobieren, oder? Das ist eine Routinefrage. Ja, ich verstehe. An der Universität nur habe ich einmal probiert, danach nie. Ja, beim jungen Jahren. Einmal nur. Okay. Als Drogen gab er Kaffee an? Oder Als ist das auch? theoretisch, ja, Drogen auch ein, die Koffein ist auch eine Drogen, aber eine legale Drogen wie Tabak. Ja, kein Problem. Wir nehmen alle Ich Koffein. mache weiter, viel Kaffee zu trinken. Und nicht so viel, Ja, für sie aber gut, aber ja. ich trinke viel Kaffee, ja, leider. Ausgewogene Ernährung ist sehr, sehr wichtig für uns. Und Herr Wims, gibt es irgendwelche gibt es in Ihrer Familie irgendwelche chronische Erkrankung zum Beispiel? Zucker, Bluthochdruck, Zuckerkrankheit. Leben Herr die Doktor, Leute noch? nein, Herr Doktor, nur mein Vater ist leider mit 50 Jahren an Herzinfarkt, Herzschlag verstorben. Er Ja, hatte es tut mir leid. Es tut mir leid. er hatte Bluthochdruck und Grünerster. Und grüne Stern. Herr Doktor, ich habe Angst, wie mein Vater Herzschlag zu haben. Werde ich davon sterben? Nee, bitte denken Sie so nicht, aber ich kann Ihre Beschwerden gut nachvollziehen. Wir werden alle Möglichkeiten überprüfen. Und dann können wir weiter über diese Probleme sprechen. Aber ja, bitte seien Sie ein bisschen ruhig. Herr Ja. Doktor, bezüglich Grünerster habe ich noch eine Frage. Darf ich? Ja, bitte. Bitte Ja. schön. Ist Grünerster erblich? Was ist das zum Beispiel? Kann meine Tochter daran leiden? Ich Grünerster frage mich, ja. ist ja soweit ich weiß, Grünerster ist keine erbliche Krankheiten. Bezüglich in Augeninneren Druck. Und das muss aus jedem Fall medikamentös behandelt werden. Aber ich bin kein speziell über die Augenkrankheit. Ja, sollen Sie mit einem speziellen sprechen dafür. Und Ihre Mutter ist gesund? Sie lebt noch, aber leider hat sie auch Probleme. Sie leidet an Rheumatoide. Rheuma. Rheuma, ja, Rheuma. Okay, die hat Rheuma. Unter Kontrolle. Ja, Weiter unter Kontrolle. sie nimmt Medikamente ein. Okay. Medikamentös behandelt. Okay, haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester. Ja. Sie hat auch viele gesundheitliche Probleme. Sie ist Übergewicht, Herr Doktor. Übergewicht. Ja, Das und tut mir leid. hat Depressionen und Varizin im Beinen. In beiden Beinen. In beiden Beinen, Depressionen ja. und Varizen. Okay, ich habe das nicht. Okay. Sie hat blaue Streifen unter die Haut. Ja, wenn man Übergewicht haben, ja, kann sein. Kann sein, meistens, ja. Aber ich denke, wegen dieser Varizin hat sie diese blaue Streifen unter die Haut. Ja, generell als theoretisch, yani das ist so. Aber ja, man muss erstmal eine körperliche Untersuchung. Sie sollen mit einem Gefäßchirurgen einen Termin vereinbaren. Es wäre besser für Sie. Und Herr Wims, was machen Sie beruflich? Gesagt, bin ich Speditionskaufmann. Speditionkaufmann. Ja. Okay. Speditions N. Ja, es gibt es zwischen beide Wörter. Ja, Speditionkaufmann. Okay. Sind Sie verheiratet? Herr Wims. Auf dem Papier bin ich verheiratet, aber leben wir auch Meinen Sie getrennt? getrennt, ja. Herr Wims, haben Sie Kinder? Ja, Doktor, ich habe eine Tochter und ich lebe mit ihr. Eine Tochter. Ja. Ist sie gesund? Sie hat nur Hühnerauge. Schöne Auge. Ihre Tochter hatte? Eine Hühnerauge. Hühnerauge, ja. Sie ist 11 Jahre alt. 11 Jahre alt. Was soll ich machen dagegen oder dafür, Herr Doktor? Für ich meine Hühnerauge. Zu welchem Arzt soll ich sie bringen? Ja, Hühnerauge, wie Sie wissen, Herr Wims, eine orthopädische Probleme am Fuß. Sollen Sie eine orthopädische Termin vereinbaren Okay. für Ihre Tochter? Und ja, Ihre Tochter sollte bequeme Schuhe tragen. Ja, Müssen, ja. ich habe gegoogelt Und das habe ich dort erfahren und jetzt achten wir darauf. Okay. die Hühnerauge entsteht unter hohem Druck. Ja, soll Ihre Tochter bequeme Schuhe anziehen. Okay. Sie sind Spätidistin Kaufmann, getrennt, haben Sie noch eine Tochter. Und Herr Wims, ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Ich bedanke mich für Ihre Offenheit. Und möchten Sie noch etwas hinzufügen? Doktor, was haben Sie Beim Untersuchen gefunden? Sie haben einen EKG geschrieben. Hatte ich Probleme bei meinem Herzen? Ja, Herr Wims, haben Sie noch ein paar Probleme bezüglich Ihrem Herzgesundheit? Ich habe den Verdacht auf, Sie haben einen, wir sagen, akute Koronarsyndrom. Und deswegen sollen wir ein paar Untersuchungen bei Ihnen durchführen. Ja, haben wir schon Laboruntersuchungen durchgeführt und einen in Ruhe EKG schon veranlasst. Und brauchen wir noch eine weitere Diagnosen durchführen. Und dann sobald Ihre Ergebnisse vorliegen, bespreche ich mit meinem Oberarzt über Ihre Situation und ich komme sofort zurück zu Ihnen und dann erzähle Ihnen alles Schritt für Schritt, wie es geht. Möchten Sie noch etwas fragen? Nein, Herr Doktor. Danke für alle Informationen und für Ihre Mühe. Danke. Okay, vielen Dank, Herr Wims, wir sehen uns. Bis gleich. Okay, danke. Das war's, Frau Oberstin. Ich habe mit meinen Verdachtsdiagnosen vergessen. Vielen Dank, İpek abla. Möchtest du einen Anruf machen? Ja, kling kling. Auzer Hipokalemi. Welche? Auzer diyeyim ya. Ja, Auzer. Okay. Okay. Özvalı hier, ja, hallo. Guten Morgen. Ich Morgen. bin Frau Müller. Frau Guten Morgen. Schäfer. Frau. Natriumwert 168. Frau Schäfer. Frau Frau Schäfer, könnten Sie mir bitte einmal buchstabieren? ja, SCH wie Ja. Schule und H. SCH. Ja. SCH wie Schule und Okay. E wie Ökonomie. Ja. Nein. E wie Ö. A Umlaut. Wie Okay. Erger, Entschuldigung. Und F wie Friedrich. E wie Emil. R.W. Okay, Frau Schöfer, Schöfer. Richard. Okay, Frau Schöfer. Was hat Frau Schöfer? Natriumwerte Ja. 168. 68, ja, deutlich erhöht. Okay, 68, Millimol pro Liter. ja, Millimol pro Liter, Die Einheit ist Millimol pro Liter. Könnten Millimol Sie pro Liter. bitte diese Werte Ihre Oberarztin weiterleiten? Okay, vielen Dank, Frau Müller. Danke für die Information. Auf Wiedersehen. Okay, Tschüss. schönen Tag. Tschüss. Ciao. Frau Obersi, Guten Tag. guten Tag. Ich habe einen neuen Patienten, aber bevor ich meine Patienten vorstellte, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Bevor Sie Wichtiges mitteilen, möchte ich bitte, könnten Sie sich vorstellen? Okay, Frau Obersi, mein Name ist Ekrem Özvalı, ich komme aus der Türkei. Seit 3 Jahren lebe ich in Deutschland und circa 3 Jahren lerne ich Deutsch und alle Progress B1, B2 und Fachsprachprüfungskurs habe ich in Deutschland abgelegt. Außer Fachsprachprüfung. Ich war in der Türkei normalerweise Urologe und circa 10 Jahre als Urologe Facharzt gearbeitet habe. Jetzt möchte ich in Zukunft wieder als Arzt, als Urologe in Deutschland arbeiten. Und deswegen bin ich hier. Darf ich fragen, warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Sie sind schon Facharzt in der Türkei und Sie haben viel Erfahrung. Ja, wegen politischen Gründen. Das ist ganz unwillkürlich, ungewolltene, wegen der politischen Gründen. Ich und meine Familie müssten nach Deutschland auswandern. Ja. Okay. Bitte schön, was haben Sie noch heute für uns? Frau Oberärztin, habe ich noch einen neuen Patienten. Es geht um Florian Beams, 42 Jahre alt, geboren am 2.2.1982, 1,87 Meter groß und 94,5 Kilo aktuell. Der Florian Mims stellte sich heute bei uns wegen seit 3 Stunden plötzlich aufgetretene dumpf und drückend Brustschmerzen vor. Die Schmerzen strahlen linken Arm und im Halsbereich. Am Anfang die Schmerzen als dumpf und sichend angefangen, aber im Moment die Schmerzcharakter sind meistens drückend und ähnliche Beschwerden, die der Patienten berichtete, dass sie ähnliche Beschwerden circa 2 Jahren haben. Keine bestimmte Auslöser. Vorher diese Beschwerden nur bei Bewegung aufgetreten, aber jetziges die Schmerzen tritt in Ruhe auf. Schmerzintensität liegt 6 von 10 Deswegen habe ich das Aufnahmegespräch unterbricht und ein Ruhe EKG veranlasst und einen Blut für das Labor entgenommen werden. Der Patient klagt über dauerhafte Herzklopfen, Herzrasen, seit gestern dauernde Übelkeit ohne Erbrechen, als vegetative Anamnestisch klagt über Nachschweiß, Klagt er über? klagt er über Schwitzen, Nachschweiß. In der letzten 3 Jahren circa 2 Kilo zugenommen und wegen Todangst, Schlafstörung, ansonsten die Vegetativanamnestisch unauffällig. Bei der Vorerkrankung Anamnese ergaben sie seit 5 Jahren seit 5 Jahren oder 10 Jahren seit 10 Jahren dauerhaftige Husten mit gelblichem Auspuff wegen Rauchen, wegen Nikotinkonsum und mit 25. Lebensjahr erwähnte er wegen einer Cytomegalovirus-Infektion vergrößerte Lymphknoten gehabt. Aktuell, er hatte keine aktuelle Beschwerde. Und bei der Voroperation Anamnese ergaben sie mit 20. Lebensjahr wegen einen Unfall Unterschenkeloperation bei ihr durchgeführt wurde. Allergieanamnese ist unauffällig, keine Unverträglichkeit bekannt. Medikamentös nimmt er täglich unklare Dosis Acetylcystein, ihrem Hausarzt rate Ihnen. Bei der Noxenanamnese er raucht seit 18. Lebensjahr täglich 20 Zigaretten pro Tag. In der letzten Zeit Nikotinkonsum ein bisschen hoch als früher. Alkoholkonsum wurde ein oder zwei Gläser Wein oder Bier am Wochenende bejaht. Und Drogenkonsum wurde nur beim jungen Jahren nur einmal bejaht. Bei der Familienanamnese ergab mit 55. Lebensjahr Myokardinfarktus beim Vater daran verstorben. Sowie arterielle Hypertonie und Gulnerstau bei ihm bekannt. Die Mutter leidet an rheumatischer Arthritis, das behandelt als medikamentös. Er hatte eine Schwester, die Schwester leidet an Übergewicht und sowie eine Depression und Varizen Krankheiten. Er ist eine Speditionskaufmann. Er ist getrennt, hat eine Tochter. Tochter ist gesund. Ja, anamnestische Angaben bei mir, das war's. Und Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? ich habe eine Verdachtsdiagnose, akut koronarer Syndrom. Was bedeutet akut koronares Akut koronarer Syndrom im Herz, eine Verstopfung im Herzgefäß. Wegen Blutgefäße des Herzens. Wir nennen LED und RCA. Links. Ich habe. Wenn du nicht ganz genau erinnerst, dann kannst du nicht nennen. Ja, Du okay. musst dich den Namen der Gefäße nennen. Ja. Herzgefäße ist genug. Ja. Ja, Herzgefäß. Verstopfung der Herz. Eine Verstopfung in des Herzgefäß. Ja, Verengung Oder oder Verstopfung der Herzgefäße. Verstopfung in des Blutgefäß, ja. Ja, Herzgefäß ist besser. Herzgefäß. Ja, das ist spezifischer. Ja, akut Herzgefäß. Koronarsyndrom. Und akut Koronarsyndrom umfasst, welche Art von akut Koronarsyndrom wissen Sie? Akut Koronarsyndrom Klassifikation oder Ja, Sistemi ja. non este Myokardinfarktus, non este Myokardinfarktus und anstabil Angina nennen wir ja. Also wie Herzenzym ist auffällig bei diesem Fehlen und EKG-Veränderung, zum Beispiel ST-Senkung oder Ersteigung. Und könnten Sie mir bitte helfen, was meinen Sie? Ja, Sie haben sehr gute Antwort. Stemi, nicht Stemi und instabiler Pectoris. Ich bin Danach. ein bisschen verwirrt. Kann ich in der Prüfung Stimme sagen oder ich Ja, kann Stemi. Stimme oder Enstimme können wir sagen oder ist das richtige Aussprache oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich sage immer Stemi, Ja, nicht Stimme Stemi. und Enstimme. Instabilangina Ja. pectoris. Ja. Okay. Am Anfang, ich habe das Stimme oder Enstimme vielleicht falsch wird, oder? Ich glaube, das ist nicht falsch. Okay. Ein Stimme auch, kann man sagen. Ich glaube. Ja. Enstimme. Was erwarten Sie bei Stimme? Bei der Stimme ist auffällig eine EKG-Veränderung. ST-Linie ist, gibt es eine Steigerung bei der ST-Linie sowie einen Troponin-Enzyme, Troponin erhöht. Darüber hinaus ja, gibt es bestimmte klinische Befunde, zum Beispiel general Brustschmerzen, enge Gefühl, Schmerzcharakter, am meisten drückend und sehr, sehr wichtig bei den Patienten Todangst, sehr wichtig. Und Aufstrahlen im Hals und Kiefer und den inneren linken Arm. Ja, das war eine sehr, sehr wichtige Notfallsituation. Okay. Welcher Risikofaktor hat dieser Patienten für Akut-Koronar-Syndrom? Diese Patientin am Anfang, der Vater ist wegen einem Herzinfarkt verstorben und unser Patient raucht circa seit 18. Lebensjahr circa täglich eine Schachtel Zigaretten und Alkohol auch und als Beschwerden seit 2 Stunden, er hatte plötzlich aufgetretene Dumpf- und drückende Ja, Brustschmerzen. sie sind ihre Beschwerden, aber genetische Belastung, Nikotinkonsum, Ja, Nikotinkonsum Alkoholkonsum, und sie ja. sind Risikofaktoren. Und Und, wie groß er und wie groß ist er und wie wiegt er? leider Body Mass Index nicht auffällig. 1,87 Meter groß und 4, circa 95 Kilo. Wie groß ist er? 100? 1,87 Siebenundachtzig. Meter und circa 95 Kilo. Body Mass Index nicht so hoch, nicht so klar auffällig. Aber ich glaube, das ist Grenz. Es kann eine Ja, Übergewicht sein. 25, ja, circa 25, aber nicht so wie zum Beispiel wie ihre Schwester. Ja, aber das ist auch ein Risikofaktor. Ja. Deswegen frage ich, er kann eine Übergewicht sein. Ja, Er ja. ist Grenz Body Mass, er hat Grenz Body Mass Index. Das ist auch ein Risikofaktor. Ja, wenn der Prüfer oder die Prüferin sie nach Risikofaktor fragt, dann sollen Sie zuerst Gewicht, danach Vorerkrankungen, Ja. danach Genussmittel, Nikotinkonsum, Alkoholkonsum, Drogenkonsum, danach Familienanamnese und danach Sozialanamnese, Beruf und Stress. Ja. Danach antworten Sie. Ja, kann ich so sagen. Und Body Mass Index in Grenze, circa 25. Und die Patient hat circa 10 Jahren chronische Husten. Und dann die Patient raucht circa über 20 Jahren täglich eine Schachtel Zigaretten und Alkohol konsumiert. Und bei der Familienanamnese gab an, der Vater ist wegen einem Herzinfarkt verstorben und er leidet dann unter Arbeitsbelastung. Ja. Und ihre Schwester ist Übergewicht. Ja. Ja. Sie sollen alle Teil gucken, dann sagen Sie nur wichtige Informationen. Ja, nur wichtige Ja. Information. Zum Beispiel chronische Husten ist nicht wichtig. Ja. Aber wenn er an arterieller Hypertonie leidet, dann können Sie sagen. Ja, Sie haben recht. Das ist eine Befunde, nicht Risikofaktoren, ja. Ja. Okay. Und ich möchte noch fragen, bei der Schwester Übergewicht. Ist ein Risikofaktor oder darf ich sagen oder soll ich sagen oder nicht? Ja, Sie können sagen, weil er hat auf Grenze Body Mass Index und normalerweise Obesität oder Übergewicht kann auch erblich sein. Ja, deswegen Gibt können es Sie sagen. Anamnese, ja. Aber am wichtigsten ist sein Vater an Herzinfarkt gestorben. Ja. Okay, welche Differentialdiagnose kommen in Betracht? Differentialdiagnostisch kommen gastroesophageal Reflux-Krankheit und Lungenembolie in Betracht. Wegen, ja, hinter dem Okay. Brustbein, ja, und Husten, chronische Husten und Warum denken Sie an Gastroesophageal-Reflux-Krankheit oder Lungenembolie? ja, er hat circa 10 Jahre eine chronische Husten und keine bekannte Diagnose. Ja, nämlich er hatte so lange Zeit nicht in ihrem Hausarzt besucht, aber ja, er hat noch eine Schlafstörung und fühlt sich übel. Und ja, Schmerzen hinter dem Brustbein könnte sein gastroesophageal Reflux-Krankheit. Okay. Sie erwarten auf diese Beschwerden bei Gastroesophageal-Reflux auf. Ja, weil gibt es sehr viele Nikotinkonsum und Alkoholkonsum, deswegen könnte es sein. Okay. Als Differentialdiagnostische. Welche weitere Diagnostik müssten Sie Lungen, aufhören? habe ich noch Lungenembolie gedacht, wegen plötzlich aufgetretene, circa 2 Stunden plötzlich aufgetretene, hinter dem Brustbein ein Brustschmerzen und Atemnot, enge Gefühl. Deswegen habe ich als Differentialdiagnostik Lungenembolie gedacht. Okay. Weitere Diagnostik. Weitere Diagnostische. Ich habe schon körperliche Untersuchungen und wenig Laboruntersuchungen durchgeführt. Und weitere in Ruhe EKG, Kontroll-EKG möchte ich durchführen und Herzenzyme wieder kontrollieren. Troponin, Kreatinkinase, MB und Nieren- und Leberwerte und noch einen Ekokardiografie möchte ich noch durchführen. Damit Sie Lungenembolie Ja, ausschließen können. Parameter, fibrinogen, D-Dimer und allergene PTT und ja, INR möchte ich entnehmen, ja, kontrollieren lassen. Okay, wenn der Dimer negativ ist, können Sie Lungenembolie ausschließen? Ganz nicht kann ich nicht genau sagen. Ich weiß, aber ich bin mir nicht sicher. Wenn der Dimer negativ ist, können wir Lungenembolie oder TVT ausschließen, aber wenn der Dimer positiv ist, sagen wir nicht sofort TVT oder Lungenembolie, dass der Patient Lungenembolie oder TVT hat. Ja, Weil der Dimerkan aufgrund viele verschiedene Ursache aufsteigen. könnte sein, aber bei uns zum Beispiel in der Türkei 2014 bei einer weibliche Patientin ohne D-Dimer-Steigerung kommt eine Lungenembolie und daran sie verstorben ist. Ja, als Ja, wie ich gesagt habe, ich bin mir nicht sicher. als theoretisch ist das so, aber bei der praktisch Okay. ist zwar nicht so. Und aber ich möchte einmal fragen, Herr İbrahim abimiz. Hocam şey konusunda ben biraz hani buradaki notlardan baktığım kadarıyla şeyim ama enstemi on anstabil angina. Mesela burada hiç stabil angina geçmiyor. O bunun neresinde bu şeyi bir dinlemek lazım aslında kısaca bir. Yani fırsat olsun. Bitirelim, ondan sonra İbrahim Tamam. Hocam'a sorun Tamam. isterseniz. Tamam. Ama stabil anjina akut koroner sendroma girmiyor. O kronişe Tamam. Evet. Herzkrankheit. Anstabil anjina sistemi und Ya. nicht sistemi akut koroner sendrom olarak tanımlanıyor. Ya Okey. burada şeyleri falan girmezler değil mi hocam? Yani mesela non-este MI'ya, non-hormon MI'ya, yani öyle de MI var. Ben Onlara MI girmez değil çeşitlerine gireceklerini zannetmiyorum ama mi? sistemi, nicht sistemi ya da instabil Ya. anjina pektorisi Demek bilmeleri yeterli. isterler diye düşünüyorum. Tamam. Yani. Okay. Wie können Sie die Patienten behandeln? Unser Protokoll ist Mono. Erstmal ist sehr wichtig für uns ein Sedation, Morphin, circa 3 Milligramm, IV, Intravenous Infusion und gegebenenfalls einen Sauerstoff-Substitution mit Mask unter 90% ist sehr wichtig. Und gegebenenfalls, wenn es nicht kontraindiziert, Nitroglycerin wie ein Calciumkanalhemmer, Isosorbit Monohydrat oder Isosorbit Dihydrat bei der rechtzeitige Herzinfarkt oder bei der Hypertonie kontraindiziert. ASS ist eine 300 Milligramm ist eine Routine Prophylaxie und Heparin 5000 International Enzym Unit subkutan und wenn es eine Stent durchgeführt wurde, gelegt wurde, Clopidogrel 600 Milligramm oral könnten verabreichen. Okay. Was sollen Sie machen, wenn Sie ein EKG-Veränderung bestimmt? Was sollen Sie sofort machen? Eine EKG Veränderung zum Beispiel meinen Sie eine ST-Steigerung oder Ja, ist Erhebung. ja erstmal ich denke Antikoagulation ist sehr wichtig und Oxygensättigung Außer dieser Maßnahmen. Sie haben ja. es schon gesagt. Ja, außer dieser Maßnahme, weitere Untersuchungsmethoden ist sehr wichtig und eine kardiologische Konsil anfordern, dann Ja, sofort. beginnen wir sofort und Am dann wichtigsten ist kardiologisches Konsult. Wenn Sie diese Maßnahmen durchführen, gleichzeitig rufen Sie ja, kardiologische sofort Konsil. kardiologisch. Ja, okay, und ja, und koronare Angiografie oder sofort eine CT-Angio durchgeführt Ja, wird. je nach Befunde der Untersuchung kann eine Koronarangiografie gegebenenfalls percutane Koronarintervention ja, Ja, sofort ein durchführen werden. Konsum. Ja, wir denken wie im Notfall Service. Ja, okay. Okay, vielen Sofort Dank. ein Kardiologische Konsul. Ja. Ich Danke. warte, ich Ja. habe gewartet, dass du kardiologisches Konsul nennen, aber sie haben nicht gesagt, deswegen habe ich wieder gefragt. Normalerweise Momentan bin ich bereit soll ich als sofort Kardiologe. Kardiologie rufen, aber Aber wirklich bevor möchte ich eine neue Patientin vorstellen. Darf ich? Ja, natürlich, aber einen Moment bitte. Ekrem abi bence gayet güzel yaptınız. Önceye nazaran kendiniz açısından kendinizi daha güvenli, daha emin hissettiğinizi bilgi açısından da hissettiriyorsunuz. Hastayı da anamnezi yaparken de hani gayet iyi yaptınız. Yani herhangi bir eksik nokta kalmadı. Tabii bazen hastanın söylediği şeyleri bir daha sorma gibi bir durum oluyor. Evet. Onu o Evet. formatınızı iyi kullanırsanız, onun söylediklerini uygun başlık altına yazarsanız azalma ihtimali daha çok artar diye düşünüyorum. O Evet. size süre de kazandırır. Çünkü hasta sürekli ben söyledim zaten diyor. Siz de sonra enşedüğünüz diyorsunuz. Süre uzuyor falan filan. Ama onun dışında soruları sormanız, yani bütün her şeyi taramanız, bunların her birisi gayet iyiydi. Elinize, emeğinize sağlık. Ve dediğim gibi karşı tarafa verdiğiniz his de, yani pürifer ya da işte püriferine verdiğiniz his de, evet, daha emin, daha işte hastayı idare edebilir, hastanın gerekli olan her şeyini yapabilir hissi veriyor. O yüzden bu da çok kıymetli bence. Bu hissi veriyor olmak. Bu hissi verebilmenizin sebebi de artık kendinizi daha yetkin hissediyorsunuz. Onu karşı tarafa hissettiriyorsunuz. Bu güzel bir şey. Sunumda da yani Vorstellung sırasında da bu da kesinlikle daha iyiydi. Tabii bazen yine verbler unutuluyor, zintler özellikle. Zintli olan cümlelerde ya da zint ya da isti kullanmanız gereken cümlelerde onları unutuyorsunuz. Hocam benim yani ay önceki formatımda bir zint yok, ist yok. Ama işte ona dikkat edin. O zaman cümleleriniz gayet güzel ama olmayınca nerede diye insan fiili arıyor. Nerede söyleyecek şimdi bu fiili diye. Oraya mesela zayenleri falan koysam rahat yapacağım da zinte zorlanıyorum hocam. Zayların yerine ist ya da zint koyacaksınız. Geri dönmem gerek hocam. Maalesef. Onun dışında gayet iyi yani. Elinize, emeğinize sağlık. İnşallah kalan vakti de bol pratik yaparak geçirin. İnşallah sınavı da güzel bir şekilde verirsiniz Allah'ın izniyle. Tamamdır. Öyle. İbrahim Hocam, buyurun. Teşekkür Guten Tag. Akpınar ist mein Name. Heute habe ich einen neuen Patienten gesehen, aber bevor ich diesen Patienten vorstelle, möchte ich Ihnen eine kurze Anmerkung machen. Darf ja, ich? natürlich. Ja, wir haben vergessen bei Ja, Ekrem aber abi. Okay. gleich habe ich einen Anruf aus dem Labor bekommen. Unbedingt soll ich Ihnen berichten, dass Frau Schäfer einen Natriumwert von 168 Millimol pro Liter. Dieser Wert ist deutlich erhöht und entspricht Hypernatremie. Nun würde ich gerne den ersten Patienten präsentieren. Ja, natürlich, bitteschön. Es geht um Herrn Florian Wilms. Er ist ein 42-jähriger Patienten, geboren am 2.2.1982. Herr Wilms kam heute zu uns wegen seit 2 Stunden plötzlich auftretener retrosternal Brustschmerzen in Ruhe mit Ausstrahlung in den linken Arm. Der Patienten berichtet, beschreibt die Schmerzen als drückend, dumpfen Ziehen, und die Schmerzintensität lag bei momentan 4 von 10 auf der NRS, aber früher 6 von 10 auf der NRS. Ja, die Schmerzintensität lag bei 8 von 10 früher. Früher Momentan liegt bei. liegt bei 6 von 10 auf der NRS. Ya şimdi şeylerini hatırlayamıyorum da. Şimdi luck dediniz, sonra momentan dediniz. Luck geçmişi ifade ediyor, momentan şimdi ifade ediyor Evet, ya, orada bir gramatik hata alıyor. Luck dediniz, önce furia'yı söyleyin. Sonra tamam. Tekrar söyleyeyim. momentan liegt by diye söyleyin. This intensity lag by 6 von 10 auf der NRS, aber momentan 4 von 10 auf der NRS. Herr Wilms berichtete, dass die Schmerzen im Verlauf der Zeit schlimmer geworden, aber momentan Schmerzintensität ein Schmerzintensität erniedrigt werden. Ich glaube, nicht nur die Schmerzen berichtet er. Er hat seit einem Jahr ähnliche Beschwerden. Früher Ja. waren die Beschwerden leichter. Zum Beispiel die Beschwerden haben sehr kurze angedauert und nur bei Belastung aufgetreten und danach selbst verschwunden. Aber momentan in der Ruhe aufgetreten, so lange angedauert und nicht selbst verschwunden. Das bedeutet ja, mit der Zeit schlimmer geworden bedeutet das. Ja, Aber andere Formulierung kann ich sagen. Darüber hinaus gab er an, dass die ähnliche Beschwerden seit einem Jahr bestehen. Früher hatte er zwei, drei maliges Bruchschmerzen-Attacken. Ist das richtig? ja, bei dieser Erklärung können Sie sagen, mit der Zeit sind die Beschwerden schlimmer geworden. Ja, Ja, verstehe. diese Satz ist Ja. passend zur Erklärung. Begleitend klagte er über Herzrasen, Müdigkeit, Schwitzen, Übelkeit, Kaltschweiß. Vegetative Anamnestisch ist unauffällig, bis auf Insomnia. Als Vorerkrankungen leidet er an chronischer Husten seit 10 Jahren, und medikamentös nimmt er ASS mit unklarer Dosierung morgen einmal pro Tag. In der operativen Anamnese findet sich eine Osteosynthese mit 20 Lebensjahr ohne Komplikationen. Bezüglich der Allergien und Unverträglichkeiten, bezüglich der Allergie und Unverträglichkeiten ist unauffällig. Herr Wilms ist Raucher seit 18 Jahren und ungefähr 20 Zigaretten täglich konsumiert er. Herr Williams trinkt ein bis zwei Flaschen Bier und zwei bis drei Gläser Wein Wochenende. Er ist Speditionskaufmann, hat eine gesunde Tochter und getrennt. Entschuldigung, er ist Speditionskaufmann, getrennt, und hat eine gesunde Tochter. Die Familienanamnese Ergap, arteriyale hipertoni, aynı arteriyel hipertoni, Herzkrankheit, Erkrankung und Glaukom bei Mutter, Vater, Rheumatoid Arthritis bei der Mutter, Adipositas, Depressionen und Veneninsuffizienz bei der Schwester. Reisenanamnese und Impfungsstatus sind beide unauffällig. Söylenmedi ama böyle ekleyeceğim. Auf den anamnestischen Angabe habe ich einen Verdacht auf akutes Corona-Syndrom. Dafür sprechen typischen Symptomatik akut plötzlich aufgetretene retrosternal Brustschmerzen mit Ausstrahlung in den linken Arm und vorhandene Risikofaktoren mit lange Zeit Rauchen und Veranlagung. Und ihr Vater hat Myokardinfarkt und ihr Vater ist an Herzinfarkt verstorben mit 50 Jahre, mit 50 Lebensjahr. Früher habe ich differenziell diagnostisch Kommen, Lungenarterielle Embolie und gastroösophageale Refluxkrankheit in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich weitere Tests durchführen. Aber früher habe ich eine EKG geschrieben und das Blut vor Labors abgenommen, während der Anamnese erhoben. Und für weitere Abklärung würde ich im Labor zum Beispiel Blutbild, Herzenzym, Nierenwerte, Leberwerte, Lipidprofile, D-Dimer, Gerinnungsparameter bestimmen lassen. Es wäre besser, die Echokardiographie zu veranlassen. Diese Methode dient zur Abklärung des Herzfunktions und Klappenfunktions. Sollte sich der Verdachtsdiagnose bestätigt, würde ich Intensivstationen der Patienten in Intensivstationen aufnehmen und würde ich Antiplättchen und Antikoagulantherapie sofort verabreichen. Würde ich ein kardiologisches Konsil anordnen. Okay. Biraz heyecan yapıyorum ama mümkün olduğunca toparlamaya çalıştım. Yo, gayet güzel yaptınız. Elinize emeğinize sağlık. İnsan kardiyolog olup da Almanca sunumda da heyecan yaparmış. Onda tatlık yani. İlla ki burada farklı bir dille yapıyorsunuz. Toplamak zor oluyor biraz. Şimdi. Yo, gayet güzel sundunuz. Gayet akıcı sundunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir sorun yok yani böyle sunarsanız. Teşekkür Gönlünüzü ederim hocam. ferah tutun. Hüner algı nasır? Klaus. Ja, Klaus Fachbegriff und Hüner. Bu sorulara bakıyorum şu an. Koronere gefäß Hani tabii ki söylenebilir. Herz Gefäß de söylenebilir. Herzkranz gefäß diye geçiyor herhalde bildiğim kadarıyla da ben de tam Herzkranz o. Gefäß, Herz Gefäß. Yani bunların her birisi kullanılabiliyor. Nasır Podologe'ye gidebilir. Haut Arz'a gidebilir. O da House Arz'a gidebilir. Yani Augen Arz dışındaki bütün Arz'lara gönderebilirsiniz diyormuşum. Evet, Eko buradaki Vitra diagnostik metodlardan en önemlisi tabii ki. Stabil anjine de ağrı sadece eforla var. Dinlenince geçiyor. Antistabilde istirahatte de var ve geçmiyor. Evet, ben de böyle biliyorum. Burada birkaç ekleme yapabilir miyim sınav Tabii için? hocam, buyurun. Şimdi kardiyolog olmayan birisi yani asistan ya da servis ne doktor olursa olsun hani kardiyo koroner anjografi kısmını çok söylemese iyi olur bence. Hani burada kesse. Ben hiç koroner anjografiden bahsetmedim fark ettiyseniz. Hani kardiyolog değilmiş gibi davrandım. Çünkü acil serviste gelen hastayı yapılması gerekenler EKG, sofort zaten muayeneyi kestik, kanları aldık. Burada herhalde şurada sunum yaparken Oberars'a geldiğimizde hani muayene sırasında hastadan kan aldık, EKG gönderdik demek güzel olur gibi geliyor. Daha önceden de birkaç simülasyonda duymuştum. Onun üzerine hani kanda şu testleri isterim. Gerekirse EKG'yi yeniden çekebilirim. Ağrısı şiddetlenirse. Kan sonuçlarına göre de kardiyoloji konsültasyonu isterim gibi demek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Ama şöyle İbrahim hocam, şimdi o zaten hani bunu yapacağım, bunu soracaklar yapacağım demiyor, ama ya. acilde var olan bir hekimin de devamında bir koroner Evet. hastasında neler yapacağını kabaca Evet. bilmesi gerekir. Yani bu koroner anjiyografiyi kendisi yapmayacak ya da stent kendisi yerleştirmeyecek, ama tüm vakalarda da böyle diyoruz ya, ERCP de kendim yapmıyorum, ama Kore'de kolitiyazis vakasına ne diyorum? Yani yeni befunde de untersuchung kann eine ERCP erfordert sein. Burada da Öyle. kardiyolojik konsülü isteyeceğim diyorum. Sonra diyorum ki yeni befunde de untersuchung kann eine percutane koroner intervention erfordert sein. Hani ben Evet. bunu biliyorum. Böyle bir hastada bu gerekli, ama Evet. nasıl yapılacağını bilmiyorum. Ne Güzel. olacağını hani bunu bilmiyorum, Bu ama cümle oldu. böyle bir şeyin olduğunu biliyorum demek Evet. için. Evet. Bu cümle Bence şık bu oldu. Doğru. şekilde denilebilir. Ama Evet. bunu ne zaman diyeceğim? Konsumu isteyeceğim. Aynen. Onun, yani sonuçlara göre bu gerekli olabilir. Bu ne demek? Yani bunu kardiyolog karar verecek. Yaptırırım değil de gerekli olur. Bu cümle çok güzel oldu hocam. Bunu yani efor sayan kısmı gerçekten çok güzel oldu. Bir de Ekrem hocam akut koroner sendromlarla ilgili soru sormuştu. Akut koroner sendromlar 3 tane instabilan angina pectoris, ST elevasyon olan ST Heibung. Bir de non-ST Heibung olan Normal. var. 3 tane. Bu hastanın kliniği şöyle. Önceden 6 diyor şiddeti. Sonra istirahatte 4. Biraz kafa karıştırıcı. Yani akut koroner sendromlar genellikle şiddetli ağrıyla Çok da bir gelirler. fark yok yani. Ha, yani bu biraz instabil gibi anlatıyor. Yani şikayetini. Bir de non-ST MI gibi anlatıyor. Bu hikaye ST elevasyonlu MI'ye uymuyor. Yani bu simülasyonda oynadığımız ve sunduğumuz hikaye ST elevasyonu olmayan ya da anstabile uyuyor. ST elevasyonu MI'de ağrısı çok şiddetlidir hastanın. Yani Anladım. böyle bir soru gelirse en az 8'dir, 9'dur. Yani dayanamayacak düzeyde ağrı oluyor ST elevasyonu MI'ler. Hatta işte bayanlarsa genellikle doğum ağrısına denk tutuyorlar. Böbrek taşı ağrısı, diş ağrısı. Hani böyle dayanamayacak ağrılar var ya hocam. Hani Evet hocam. dayanamadığımız ağrılar, diş ağrısı, kadınların doğum ağrısı, böbrek taşı ağrısı ve akut koroner sendromda ST elevasyonu MI ağrısı. Gerçekten hastalar ağrımı kes diye yalvarıyorlar. O yüzden ağrı yönetimi de önemli ST elevasyon MI'da. Hocam bu Ama tot ansla ilgili bu ne? hasta zannedersem akut koroner sendrom. Evet tanımız ama instabil angina ya da non-ST elevasyon MI diye sorulursa söyleyebiliriz. Yani bu vaka ST elevasyonu düşünmüyorum. Çünkü şiddeti Schmerz intensity 4 in Rüede. Yani bu ST elevasyonu düşündürmez ama instabil angina olabilir, instabil angina ya da non-ST olabilir. Öyle bir belirtmek istedim. Değdiler Ama sorusu da yine hocam. de çok özür diliyorum İbrahim Hocam. Yine de sonuçta Diyabetikse, bir EKG yaşlıysa, yapmadan, kan sonucunu görmeden bu akut evet. koroner sendromun hangisi olduğuna karar veremeyiz. O yüzden zaten Veremeyiz. akut koroner sendrom diyoruz. Hangisi diye Kliniko. sorulursa, Evet. yani hani bunu şu an söylemem çok mümkün değil. Hangisi Değil. olduğunu söyleyebilmem için EKG'sini ve kan sonuçlarını görmem lazım Belki gibi cevap vermek sorulabilir. çok daha iyi Ha, olur. belki sorulabilir. Evet, belki sorulabilir. D-dimer sorusu da, D-dimer eğer normalse pulmoner emboliyi ekarte ettirir. D-dimer düzeyi 500'ün üzerinde ise 500'ün üzerinde ise ileri test gerekir. Gebelerde 1000, 1000'in üzeri. Gebelerde 1000'in üzerinde ileri tetkik gerekir. Gebelerde 1500 ile 1000 Fibrinojenin arası. yeri nedir hocam? D-dimerin yanında. Fibrinojen, fibrin yıkım ürünü. Fibrinojen esasen pulmoner embolide çok kanada kullandığımız bir test değil. Sadece koagülasyon ve pıhtılaşma durumlarında kullanımı arttığı için fibrinojen düşer. Yani Fibrinojen tüketim görmek artar. açısından. Fibrinojen yıkılıp fibrine dönüştüğü için D-dimer yükseliyor zaten. evet, D-dimer o yüzden yükseliyor. Fibrin yıkım ürünü olmuş oluyor. Evet. Onun dışında başka tedaviden isterseniz vaktiniz varsa biraz bahsedeyim. Tamam hocam. Tamam. Burada aspirin 300 miligram intravenöz veriliyor, İFA veriliyor. Yanına klopidogreli söyleyin. Diğer iki tane daha var ama aklımıza gelmeyebilir. Hani biz biliyoruz ama acil klopidogrel sizi kurtarır hocam sınavda bence. 600 miligram. Heparin IFAV. Burada notlarda 5000 ünite yazıyor ama kilograma 70 ünitedir onun dozu. Hani 60 kilo bir kadına da 5000 ünite, 100 kilo bir kadına da 5000 ünite veremezsiniz. Onun dozu 70 ünite bölü kilogramdır. Yani kilograma 70. Hani 100 kiloysa adam 7000 ünite vermeniz lazım. 60 kiloysa 6000 ünite gibi. 4200 ünite gibi. Yani 70 ünite bölü kilogram. Bunu Anladım. direkt 5000 demeyelim de kilograma göre verilir çünkü. Onun dışında ağrı kesici olarak, ağrı yönetim olarak morfin veriyoruz. Ama bulantı çok yapıyor. Petidin veriyoruz bazen. Yine bulantı çok yapıyor. Çok sevmiyoruz biz. Yani bu kitaplarda yazıyor ama işlemi çok zorlaştırır anjiyoda. Sürekli hasta kusur. Kusmuyla uğraşırsınız bu sefer bulantı yaptığı için. Zaten MI bulandırıyor. Bir de morfin dikkatli vermek lazım. Öncesinde bir antiemetik mutlaka vermek lazım. Bulantı olmamasın diye. Genellikle ondansetron, Zofer, tüm dünya ya da metformin hipotansif D'se verilebilir bulantı için. Onun dışında bu üç ilacı veriyoruz. Aspirin, klopidogrel, heparin. Temel ilaç bunlar hocam. Ha, klopidogrelden başka var mı diye sorarsa prazugrel var. Onu yani bunlar tabii teknik şeyler. Ticagrelor var. Onları bize Bunları sormaz. Onları bize sormaz. Ha, sormaz. sormaz. Ne Ama sorar? notlarda yazıyor. Notlarda yazıyor. Notlarda çok her şey yazmış. Notla sanki kardiyoloji asistanına eğitim ver gibi yazmış. Ben de ne kadar gerekiyor sınavda deneyimlerle onu bilmediğim için sadece mantık yürütmeye çalışıyorum. ST elevasyonu MI gördüyseniz direkt anjiyoya gitmesi lazım hastanın. 90 dakika diyor ama yani o süre en kısa zamandır yani bekletmeden. ST elevasyonu olmayan ya da instabil anginada da 24-72 saat diye bir süre var ama bunda da erken invaziv yaklaşım derler. Yani mümkün olan en kısa zamanda anjiyoya bakmak, anjiyonun yapılması gerekir. Başka soracağın soru var mı hocam? Ya çok Her teferruata ama girdim. anjiyoya gider mi hocam? Her MI anjiyoya gider mi? Bu hocam gider. Yani göğüs ağrısı, troponin pozitif, MI düşünüyorsanız anjiyo yapılır hastaya. Ama troponin pozitif olan herkes MI mıdır? Hayır. Böyle bir tuhaflık var. Yani her MI anjiyoya gider ama her troponin pozitif MI Evet. mıdır? Değildir. Bizim Çok kafaya takılmasın. kreatinin yüksek hastaların hepsi troponin yüksek mesela. Ha, troponin mesela böbrek yetmezliği olan bir hasta troponin yüksekse bu soru çok genel bir soru. Gelebilir sınavda. Troponin yüksek ama hastanın kreatin 2,5. Hemen anjiyo alınır mı? Alınmaz. Troponin Başka I mı nedenler var. hocam? I mı? Troponin I ve T böbrek tübürlerinden Evet. atıldığı için, sekret edildiği için böbrek yetmezliğinde yalancı pozitif olabilir. Hasta Evet. kalp hastası olmasa bile yalancı pozitiflik olabilir. Bu çok önemli bir bilgi. Bizim çok pratikte karışan bir durumdur. Her troponin pozitifli MI değildir ama her MI'da troponin yükselir. Her MI'da troponin yükselir ama her troponin yüksekliği MI değildir diyebiliriz. Onun dışında gerekli mi bilmiyorum ama mesela pulmoner embolide de troponin yükseliyor. Mesela akut apandisitte de troponin yükseliyor. Kolesistitte de yükseliyor. Yalancı pozitif olduğu 4-5 durum var. Bunlar akademik bilgiler. Sadece hani aklımıza belki kalır diye söylemek istedim. Başka soru var mı? Çok kafanızı çirmek istemiyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Başka bir soru? Yok galiba ben kaydı durduruyorum.